Bitişen. Okay. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Kayser Göktaş. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie. Bevor wir zu Ihren Beschwerden kommen, lassen Sie mich ein paar persönliche Daten notieren. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Inge Korthaus. Okay, könnten Sie Ihr Vor- und Nachname langsam und kurz buchstabieren? Ja, der Vorname I-N-G-E, Inge. I-N-G-E, I wie Ida oder wie Inge? I wie Ida. Ja, Inge, okay. Und der Familienname ist Korthaus, K-O-R-T. Aha, ja, T. Und dann H-A-U-S, Haus am Ende. Haus, nochmals, wie Haus, ja. Korthaus, genau. Mhm. Okay, das ist sehr, sehr wichtig, deswegen. Mhm. Wie alt sind Sie? Ich bin gerade 40 Jahre. 40, sehr gut. Wann genau sind Sie geboren? Am 7.8.82. 82, ja. Mhm. Frau Korthaus, ja. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ja, ich bin 1,74 und ich wiege so ziemlich genau 75 Kilo. 75 Kilo, okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Maklerin. Maklerin, okay. Mhm. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin geschieden, mhm, okay, und habe aber meine Kinder bei mir. Okay, wie viele Kinder haben Sie? 3. 3, sehr gut. Mhm. Frau Korthaus, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, also ich glaube, das Schlimmste ist jetzt gerade schon durch, aber ich habe so unglaublich heftige Kopfschmerzen. Ich hatte das Gefühl, also ich kann überhaupt nicht mehr gerade ausgucken. Das, mhm, also so ganz bohrende, heftige Schmerzen. Und ich konnte überhaupt kein Licht vertragen. Mhm. Und jedes Geräusch in der Umgebung ist die Hölle für mich. Mhm. Und jetzt ist mir so unglaublich schlecht. Ich musste jetzt eben gerade auch noch mal auf die Toilette gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich übergeben. Mhm. Aber dann kam eigentlich gar nichts. Aber ich habe vorhin mich schon 2-3 Mal übergeben. Eigentlich, mhm, habe ich gar nichts mehr im Magen. Aber, mhm, oh, ich fühle mich wirklich ganz, ganz schlecht. Und okay, diese Kopfschmerzen, also ganz langsam werden sie ein bisschen besser. Aber, mhm, ich hatte vorhin das Gefühl, ich kann das nicht mehr aushalten. Okay, mhm, ich habe verstanden. Okay, wann sind Ihre Schmerzen auftreten? Ja, das fing heute Vormittag an. Heute? Ja? Vormittag, okay. Ja. Und, mhm, und zwar habe ich das mit einmal gemerkt, dass ich so nicht rausgucken konnte oder gar nicht gut gucken konnte. Mhm. Das sah alles irgendwie komisch aus und ich war geblendet von der Sonne. Mhm. Und nach einer Weile fing das an, also das war eigentlich so wie angeflogen, dann ganz plötzlich, dass diese Kopfschmerzen da waren. Mhm. Ganz plötzlich, okay. Mhm. Mhm. Okay. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein, also klar hat man mal Kopfschmerzen oder so, aber solche unangenehmen, mhm, Beschwerden habe ich noch nicht gehabt, nein. Mhm. Okay. Okay, Frau Korthaus, für Sicherheit würde ich gerne ein paar Dinge überprüfen, zum, mhm, Beispiel Blutdruck, Ihre Sauerstoffsättigung. Okay, danach werden wir weitermachen. Okay, gut. Mhm. Mhm. Jetzt wir gucken. Jetzt gucken wir und jetzt reden wir weiter. Ja. Mhm. Okay, mhm, wir haben schon ein paar Dinge überprüft. Mhm. Das war ja es gibt keine Probleme und machen wir weiter. Ja, Sie haben schon gesagt, 2 oder 3 Mal erbrochen, ja? Sie haben. Ja. Wie war Abrochelle? Ja, das war mein Frühstück. Und, ja, okay. Und zum Mittagessen habe ich schon gar nichts mehr gegessen. Okay. Und haben Sie plötzlich mehr erbrochen oder alles normale erbrochen oder plötzlich erbrochen? Also ich musste jetzt nicht von einer Sekunde auf die andere rausrennen. Aha. Aber ich habe das gemerkt, dass mir schlecht wurde, dass mir so der Speichel zusammenlief und da habe ich, das fühlt sich nicht gut an. Und dann bin ich halt ins Bad und dann krampft sich so der ganze Magen zusammen, auch als schon gar nichts mehr drin war, ja. Okay, ich verstehe, okay. Und bitte sagen oder sagen wo die Schmerzen am stärksten sind. Auf der linken Seite sind die und sie bohren sich so von der Stirne durch auf die andere Seite. Halbseitig, kann ja. man sagen, ja? Ja. Okay, und Sie haben schon gesagt, Ihre Schmerzcharakter oder Schmerzcharakter bohrende Schmerzen, ja? Oder, ja, das kann man wirklich so sagen, ja, ganz, also... Ziehende oder drückende, stechende kann man auch sagen oder nur bohrende? Nee, bohrend beschreibt es schon sehr gut, ja. Okay. Und wie stark Ihre Schmerzen von einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 der leichten, 10 der starken Schmerzen entspricht? Boah, also jetzt flaut es langsam so ein ganz bisschen ab. Ich denke schon, ob ich vielleicht hätte gar nicht kommen müssen, aber die waren wirklich bei 7, 8, ja. 7, jetzt sind 8. sie vielleicht so bei 6, 7, würde ich sagen. 6, 7, okay. Haben Sie etwas dagegen eingenommen? Ja, ich hab 2 Aspirin genommen. 2 Aspirin, okay. 2. Okay. In welcher Dosierung? Wie viel Milligramm? Oh, ich glaube, das ist Aspirin 500. 500, okay. Okay. Und jetzt, Sie sind besser. Und, ja, die Schmerzen werden langsam besser, aber ich denke mal, ich habe das auch wieder ausgespuckt, diese Tabletten, weil ich mich dann wieder übergeben musste, ne? Ja, okay, ich habe verstanden. Und Sie haben etwas gesagt, Sie haben etwas bemerkt, Sie nicht gut gesehen haben, ja? Oder, ich konnte nicht gut gucken, ja. Gucken. Unangenehme Dinge bemerkt haben Sie. Ja, zum Beispiel könnten Sie vorlesen oder ja. Nee, also ich glaube, also einen Text lesen hätte ich gar nicht können. Nein, ich, also das hat alles vor meinen Augen geschwommen. Und dann ist mir was ganz Komisches aufgefallen, dass meine rechte Hand so gekribbelt hat. Ne? Okay, ansonsten gibt es andere Beschwerden, ja, zum Beispiel Kribbeln, Taubheitsgefühl in rechten Händen. Ja, das habe ich ja gerade beschrieben. Ja, Kribbeln. Und ansonsten gibt es? Nee, sonst ist mir nichts aufgefallen. Ihr Gesicht hat sich verändert oder Ihre Mimik? Ich konnte nicht gut gucken. Also auch wenn ich in den Spiegel geguckt habe, hatte ich das Gefühl, ich kann mich nicht gut sehen. Okay. Ich habe verstanden. Okay. Und ja, möchten Sie etwas hinzufügen? Ihre Beschwerden? Nein, also ich hoffe jetzt ja nur, dass die Schmerzen wirklich besser werden, aber ich fühle mich total erschöpft. So. Okay. Ich verstehe. Okay. Und Frau Kurthaus, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder Herzkrankheiten? Nein, sowas habe ich nicht. Gar nicht. Okay. Sind Sie gegen etwas operiert worden? Eine Operation habe ich noch nie gehabt, nein. Sehr gut. Okay. In Ihrer Familie gibt es wichtige Erkrankungen, zum Beispiel vielleicht Bluthochdruck, Migräne, Zuckerkrankheit oder andere Dinge. Also meine Mutter, die hatte einen Hirntumor. Und okay. ist mit, wie alt ist sie geworden? Die ist 73 oder so geworden und dann ist sie halt gestorben, ne? 73, ja. An Hirntumor ist sie gestorben. Sie hatte einen Hirntumor, ja. Okay. 73 Jahre. Okay. Und Vater? Mein Vater, der hat eigentlich nichts, der lebt irgendwie, der lebt noch und der hat vielleicht so ein paar Gebrechen hier und da, aber so alt ist der ja auch noch nicht und dem geht es eigentlich ganz gut. Ich wüsste jetzt nicht, dass der irgendwas hat. Okay, sehr gut. Und haben Sie Geschwister und Sie leiden an irgendwelchen Erkrankungen? Nee, mal, ich habe keine Geschwister. Keine Geschwister, okay. Frau Kurthaus, gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Ja. Klar. Okay, alles in Ordnung? Da ist eigentlich alles in Ordnung, ja. Okay. Und wie ist Ihre Regelblutung? Auch alles in Ordnung? Ja, ja? so mittelregelmäßig, ja. Okay, sehr gut. Und Frau Kurthaus, Sie haben bemerkt, dass Sie fiebrig sind oder Sie haben Ihre Körpertemperatur gemessen oder haben Sie Fieber? Ach so, fiebrig, das Wort hatte ich nicht verstanden, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Nee, ich habe mich nicht fiebrig gefühlt, ich habe aber auch nicht gemessen, ehrlich gesagt. Ich habe nicht gemessen. Okay, und haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Ja, manchmal habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten einzuschlafen, wenn das irgendwie ein stressiger Tag war. Ah. Wissen Sie, 3 Kinder und Berufstätigkeit, das ist natürlich viel, ja. Ne? Es kann sehr schwierig sein. Ja, okay, wegen Stress manchmal haben Sie Schwierigkeiten. Und wie ist Ihr Appetit? Ja, also normalerweise ist der eigentlich nicht so schlecht, nur jetzt im Augenblick darf ich nicht mal an Essen denken, ja? Ja, natürlich sind Sie übel, deswegen, ja. Ja, mir ist übel. Normalerweise, gut. Okay. Haben Sie Probleme mit einem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, eigentlich läuft das ganz normal. Okay. Sie haben schon gesagt, Sie ein bisschen stressig. Sie sind ein bisschen stressig. Und haben Sie auf der Arbeit oder sehr große Stress, die Sie belasten. Oder zu wenig, oder? Nein, also manchmal ist es schon stressig, dann hängt man den ganzen Tag am Telefon und dann gibt es auch mal unangenehme Kunden. Und prompt, wenn irgendwas schief geht, ist natürlich auch irgendwas bei den Kindern. Und dann muss man so diesen Spagat machen, dass man an allen Orten gleichzeitig sein muss. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das super stressig ist mit der Arbeit. Also die Arbeit alleine wäre es nicht und die Kinder alleine wären es auch nicht. Okay. Aber die Kombination macht es so ein bisschen stressig. Ne? Nein. Okay. Und nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, eigentlich habe ich nur Aspirin, wenn ich mal irgendwie Schmerzen habe, ja? Okay. 500 Milligramm, ja? Ja. Ansonsten gibt es keine Medikamente. Nö. Die Sie regelmäßig eingenommen haben, oder ja? Okay. Rauchen Sie, Frau Kurthaus? Nein, ich habe noch nie geraucht. Nie geraucht, okay. Sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder trinke ich ein Glas Wein oder auch mal ein Glas Sekt oder so. Aber jetzt, also nicht jeden Abend oder so. Ne? Nicht jeden Abend, okay. Okay, das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie nicht persönlich. Haben Sie Kontakt zu Drogen? Zu Drogen? Ja. Nein, genau. Nein, nein. Also wirklich nicht, nein. Okay, sehr gut. Und sind Sie allergisch gegen etwas? Ich wüsste nicht, dass jemals, also was weiß ich, so auf Insektenstiche reagiere ich ziemlich heftig. Mhm. Aber ich, also da hat man jetzt noch nicht festgestellt, dass das eine richtige Allergie ist oder so. Mhm. Okay. Haben Sie Unverträglichkeiten oder vertragen Sie alle Medikamente oder alle Ernährungslebensmittel? Mhm. Also Sie meinen so Lebensmittelallergien oder sowas? Ja, Unverträglichkeiten. Ja, also ich kann, eigentlich kann ich alles essen. Ich mag nur nicht alles. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Und haben Sie in letzter Zeit Gewicht verloren oder leider nicht. Hat sich, ja, okay. Und ja, ich würde gerne ein paar, ja, jetzt ist Ihnen schwindelig. Na, vorhin, also mit den Kopfschmerzen, da war mir so ein bisschen schwindelig und mit diesen komischen Sehstörungen. Aber jetzt nicht mehr, nö. Nicht mehr. Okay. Jetzt ist nur noch so, dass diese restlichen Schmerzen da so auf der Seite sind, ne? Okay. Okay, Frau Korthaus, habe ich alle wichtige Fragen gestellt? Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie Hilfe? Ja, Was kann das sein? Wo kann das denn herkommen, diese irrsinnigen Kopfschmerzen? Ich mache mir natürlich ein bisschen Sorgen. Ja, Sie haben recht, Sie haben Sorgen. Kopfschmerzen kann das auch sehr wichtig sein. Aber zuerst haben wir etwas überprüft und machen wir weiter. Leider kann ich zuerst nicht genau sagen, was Sie haben. Zuerst würde ich gerne ein paar Untersuchungen durchführen. Danach können wir etwas sagen, aber das kann Migräne sein. Ja, zuerst kann man auch sagen, aber machen wir, gucken wir. Mhm. Okay. Mhm. Ja, das war's. Alles gut. Ja, bitte schön. Haben Kollegen Fragen? Also eben tauchte schriftlich auf die Frage nach Lichtempfindlichkeit. Das habe ich eigentlich gesagt, ne? Ja. Dass das eigentlich auch der Auslöser war, ne? Dass ich also irgendwie gemerkt habe, dass ich nicht ins Licht gucken kann. Und jetzt hätte ich wahrscheinlich eigentlich auch meine Sonnenbrille auf oder so. Haben Sie Ohrgeräusche? Ohrgeräusche? Nein, die habe ich wirklich nicht, nein. Diese Schmerzen sind abhängig davon, ob Sie sitzen, stehen oder liegen? Als ich mich hingelegt habe, hatte ich das Gefühl, sie sind ein bisschen besser erträglich, aber weg waren sie trotzdem nicht. Also es hat weiter gebohrt. Ja, ich bin natürlich gegen Corona geimpft, ist ja klar. Ich habe nicht richtig verstanden. Ähnliche Beschwerden gehabt haben Sie? Nein, habe ich verneint. Erstmal? Ja, erstes Auftreten. Haben Sie Durstgefühl gesteigert? Ja, Durstgefühl. Jetzt habe ich Durst, ja, das stimmt, ja. Ich sehe Blutdruck einmal gemessen, haben Sie irgendwelche. Den hat die Ärztin ja gerade gemessen. Wie viel? Wir wissen natürlich nicht, was dabei rausgekommen ist. Ja. Wie hoch okay. Der Wert? Ja, aber ich glaube, der ist, sagen wir mal, der ist nicht extrem hoch, würde ich sagen. Haben Sie Herzrasen, Stolpern? Das war's. Können wir Arzt-Gespräch anfangen, Kaiser? Fangen wir an, oder? Ja, okay. Bitte schön. Okay. Ja, mal sehen. Okay. Ja, Sie sind richtig gut drauf. Ja, sehr schön. Okay. Hallo, Frau Oberärztin. Ich ich würde gerne eine neue Patientin berichten. Ja, Indie Courthouse ist eine 40-jährige Patientin, die sich wegen heute Morgen aufgetretene heftige Kefalgie vorgestellt hat. Kopfschmerzen, ja. Mhm. Und sie hat zwei, dreimal erbrochen. Und ihre Schmerzen seien ja, plötzlich aufgetreten. Mhm. Und ihre Schmerzcharakter sei bohrende, Schmerzen. Und Schmerzintensität liege, ja, war, ja, lag sieben am ersten, sieben oder acht. Danach, Patientin hat zweimal Aspirin. 1000 insgesamt 1000 Milligramm eingenommen. Danach Schmerzintensität liegt 6 oder 7. Oder ja, Schmerz ja, hat sich verändert ein bisschen. Mhm. Und die Patientin berichtet, dass sie Paralysie im rechten Hand haben. Mhm. Dauerhaft? Dauert die noch an, oder? Ja, ich habe eigentlich nicht ja, genau gefragt, aber sie hat gesagt, ich habe Grippen in rechter Hand. Ah ja, okay. Und sie verträgt, oder sie kann kein Licht, oder ja, sie kann kein Licht vertragen. Mhm. Mhm. Ja, und an Vorerkrankungen, ja, oder Vorerkrankungen gibt es keine bestimmte Erkrankungen, und an Operationen ist keine bekannt. Impfstatus ist aktuell, aber ihre Mutter ist an Hirntumor verstorben. Deswegen, oh ja. Das kann ein Risikofaktor sein. Ja, gynäkologische Anamnese ist unauffällig, und sie haben ein bisschen Schlafprobleme. Ja, ein so Schlafen, ja, wegen Stress. Ja, und ansonsten gibt es keine Medikamente, die sie regelmäßig eingenommen haben. Ja, Entschuldigung. Und das war's. Entschuldigung. Ja, das war's. Als klinische Aufgaben, ja, deuten am ehesten Migräne hin. Aber als Differentialdiagnose kommt Hirntumor in Betracht. Ja, ich würde. Und was noch? Was könnte differenzialdiagnostisch noch sein? Ja, ja, natürlich. Meningitis auch, das kann auch sein. Genau. Ja, intrakranielle Hämorrhagie oder Schlaganfall oder ja, Apoplex, das kann ja, auch genau. sein. Ja, genau, ja, sehr gut. Und ja, und ich würde zuerst die Patienten körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen. Ich achte darauf, zum Beispiel Entzündungsparameter, die Infektionen auszuschließen. Ja, okay. Was machen oder worauf achten Sie denn bei der körperlichen Untersuchung besonders? Ja, natürlich, neurologische Untersuchungen sind sehr wichtig. Zum Beispiel ja, Les- oder Wiesen- ja, oder Hirnnervenuntersuchungen sind sehr. Also Visus-Untersuchungen? Ja, Visus. Lichtreflexe genau. Von den Pupillen, ja. Ne? Und Gesichtsnerven. Kann man auch überprüfen, zum Beispiel, und Krippen, Parese, Paralysie und Hypostasie kann man auch überprüfen. Ja, das müsste man sicherlich machen im Seitenvergleich, ob das immer noch besteht. Ne? Ja, das ist ja. Ja, kann man auf neurologische Untersuchungen achten. Ja. Man kann. Und danach CT würde ich gerne durchführen. CT, Schädel. Ja, okay, genau. Gut. Und was würden Sie denn der Patientin jetzt, wenn sich also bestätigt, dass es also nichts Gefährliches ist, kein Tumor, keine Meningitis, hinsichtlich Meningitis, worauf achten Sie da noch bei der körperlichen Untersuchung? Fällt mir gerade noch sowas ein? Ja, fachbegriffe. Ja, genau. Das ist eine typische Handbewegung. Ja. Wenn Sie es nicht gemacht hätten, hätte ich jetzt den hier gemacht. Ja, ja. Genau. Genau. Fachbegriffe, ja. Jetzt, also ich weiß es nur auf Deutsch, Nackensteifigkeit. Ja, okay. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch noch was Lateinisches, aber. Ja, okay. Aber das ist eigentlich so diese typische Geschichte Nackensteifigkeit, ne? Nackensteifigkeit, okay. Ja. Gut. Ja, und was raten Sie der Patientin, wenn es also tatsächlich die Migräne ist? Ja, okay. Migräne, Migräne ist eine chronische Erkrankung. Man kann in Periode diese Beschwerden haben. Es kann manche Auflöser sein, zum Beispiel Licht, Geräusch. Geräusch, Schokolade, Käse. Manche Lebensmittel. Das kann auch Auflöse sein. Man kann diese Auflöser verzichten. Vielleicht verzichten und beachten. Und ansonsten gibt es Medikamente. Ja, okay. Aber was würden Sie jetzt dieser Patientin akut raten? Was sie jetzt macht, wenn sie nach Hause kommt. Okay. Ohne Licht. Ja, genau. Dunkel. Im Dunkel kann man versuchen zu schlafen oder beruhigen. Keine Geräusche, Gerüchte oder andere. Ja, genau. Also Reizabschirmung, ne? Ohne Stress, kann man beruhigen. Ja, sehr gut, okay. Und sie hat was von Durst gesagt. Ja, genau. Natürlich Hypovolemie oder Volumenmangel verursacht Kopfschmerzen. Deswegen das ist sehr wichtig, die ausreichende Flüssigkeit zu nehmen. Ja. Zu trinken. Deswegen. Ja, zumal sie jetzt auch sich dreimal übergeben hat. Ja. Ja. Also alles, was sie vorher drin hatte, war draußen, ja? Ja, sie haben und, mit, ja. Okay. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, haben Sie eine Idee, welche Medikamente man speziell nimmt bei Migräne? Toprax oder Topiramax? Topiramax oder Topiramax? Also hier Mittel der ersten Wahl sind NSAR oder Aspirin tatsächlich. Die Patientin hat richtig gemacht. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob das überholt ist, das weiß vielleicht irgendeiner von den Kollegen. Früher hat man Ergotamin genommen. Mutterkorn. Ich weiß nicht, ob das heute noch Mittel der Wahl ist. Weiß das jemand? Eine von uns hat Tirifan geschrieben, aber. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin auch kein Pharmakologe. Ich bin nur früher tatsächlich selber Migränepatientin gewesen. Und deswegen weiß ich, dass ich diese gruseligen Pillen nehmen musste. Und zwar, das war so eine Tablette, die man unter die Zunge Ah ja, bei Attacke Triptan kommt Triptan. Wunderbar. Mhm. Ja. Und das war so eine bittere Tablette, die man unter die Zunge legen musste. Und widerlich bitter, ja. Und warten, bis die vergeht. Und das war natürlich eine Ewigkeit, bis sich das aufgelöst hat. Ah ja, Bitterblocker lese ich gerade. Ja, interessant. Okay. Ja. Ja. Mhm. Tatsächlich, also die entscheidenden Faktoren sind Ruhe, Licht aus und Reizabschirmung, genau. Und wenn das ganze Ding durch ist, trinken. Ne? Trinken, trinken, trinken. Ja, genau. Man hat unendlichen Durst hinterher. Ja? Das ist Erinnerung. Ja. Und jetzt in diesem Fall habe ich mir überlegt, so bei einer 40-jährigen Patientin, könnte das ja unter Umständen sein, dass das so allererste Anzeichen von Hormonumstellung oder sowas sind. Denn meistens äußert sich Migräne ja so in dieser Phase Pubertät oder nachher Wechseljahre oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Das ja, also, genau. haben Sie ja auch schon gesagt, ne? durch die Periode unter Umständen getriggert. Gut. Okay. Mir ist aufgefallen, dass Sie im Anamnesegespräch super gut formuliert haben und sehr gut gesprochen haben. Danke schön. Beim Arzt-Arzt-Gespräch haben Sie ein bisschen mehr nach Worten gesucht, aber ja, genau. Das ist ja auch logisch. Sie haben jetzt überhaupt keine Zeit gehabt, irgendwas vorzubereiten oder zu formulieren. Aber ich hatte eigentlich so wenig Verständnisprobleme und ich denke mal, das ist doch für Premiere sehr gut gelaufen. Ja, danke schön. Ich hoffe. Ja. danke schön. Und ist ja tatsächlich noch lange Zeit bis zum was? 7. November. November? 7. November, ja. 7. November. Aha, ja, naja, genau. Okay. Gut. 3 Monate, ja. Ja. Danke schön. Okay. Ja, dann haben wir es für heute schon geschafft. Die waren schnell, meine Güte. Ja. ja, vielleicht. Ja. ja. Gut. Ja, dann sage ich schöne Grüße nach Mainz nochmal. Ne? Dankeschön. Und wir sehen uns Donnerstag. Ja, gerne.